Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. In Zeitung gewickelt. Hörspiel von Jochen Hauser, sehr frei nach Anton Tschechow. Der Sturm, Nikolai, unser Schornstein. Beruhige dich. Das ist nur der Herbst. Schwesterherz. Das pfeift und rüttelt. Hörst du? Ein Orkan ist das. Bitte, gib mir noch etwas Marmelade für den Tee. Der Schornstein muss gepflegt werden. Das weißt du seit Jahren. Du solltest mehr Tee trinken, Marsha. Tee ist eine wahre Gottesgabe. Jetzt ist der heruntergefallen. Der Schuh. Das Haus fällt zusammen. Solltest mir Tee trinken, ehrlich. Ich zittere am ganzen Körper. Ein Haus, in dem ein guter Tee zubereitet wird, ist ein sicheres Haus. Unsere schöne Kastanie. Ein Ast ist abgeknickt, was soll's? Platz für neue. Das Toben hört nicht auf. Natur tobt nicht. In der Natur ist alles aufeinander abgestimmt. Herbststürme zum Beispiel sind weiter nichts als Luftmassen, die sich austauschen. Kreisläufe gewissermaßen. Besuch? Ein schöner heimlicher Nachmittag. Füll den Samovar, Schwesterherz. Verzeihen Sie die Störung, Herr Untersuchungsrichter. Mein lieber Dostschenko, ich freue mich doch über jeden Besuch. Gerade bei solchem Wetter. Nehmen Sie auch Marmelade in den Tee, Herr Polizeipräsident. Danke, sehr verehrtester, danke. Erst das Süße und dann davon. Ich sitze in meinem Zimmer, wollte spazieren gehen. Aber meine Schwester lässt mich nicht. Hat Angst vorm Sturm. Das kleine Fräuchen von Herrn Dostschenko, es wird zu Hause zittern, so allein und so jung. Ich befand mich auf dem Weg nach Hause. Und da, es ist etwas Schreckliches geschehen. Nikolai Jermolajewitsch, Kliausow, wurde ermordet. Heilige Mutter Gottes. Vorsicht, Mascha, du hältst einen heißen Samovar in den Händen. Der Gutsbesitzer, ermordet. Ja. Das heißt, es besteht die dringende Vermutung. Auch findet man ihn nicht. Mein lieber Dostschenko. Wie oft hat man den guten Kliausow nicht gefunden? Und dann fand man ihn doch besoffen unter einem Spieltisch in der Bezirksstadt. Oder in einer alten Feldscheune, da ebenfalls besoffene Weiber neben sich. Wenn nur die Blutspuren nicht wären. Blut. In seinem Schlafzimmer. Eine richtige Spur. Vergessen Sie den Tee nicht, Dostschenko. Wie gesagt, ich befand mich auf dem Weg nach Hause. Ich dachte, er will sehen, wie es seiner Frau geht. Außerdem ist Wochenende. Man darf beruhigt die Dienststelle verlassen. Entschuldigung, ich hörte einen Schrei. Marsha, jetzt hast du unseren jungen Mann aufgeweckt. Aufgeweckt? Ich bitte Sie. Selbstverständlich habe ich kein Auge zugetan. Einmal wegen des herrschenden Unwetters. Zum anderen wollte ich einige spezielle Fälle repetieren. Fälle, die von Professor Klausmann seinerzeit bevorzugt behandelt wurden. Schließlich bin ich hier, um mich auf die Amtsübernahme vorzubereiten. In Kürze wird Nikolai Jermolajewitsch Tschassow aus Altersgründen sein Amt als Untersuchungsrichter aufgeben müssen. Jedenfalls hörte ich diesen Schrei und das Wort Blut. Und mir war klar, dass die Leute hier dringend des Beistandes eines Mannes bedürfen, der es gewohnt ist, angesichts der schrecklichen Überraschungen, die das Leben gelegentlich für uns bereithält, einen kühlen Kopf zu bewahren. Bleiben Sie nicht stehen, mein Bester. Setzen Sie sich zu unserem Herrn Polizeipräsidenten. Das, Henko. Sehr angenehm. Sie sind wegen eines Vorfalls hier, Herr Polizeipräsident? Jawohl, Herr... Dukowski. Wegen eines Vorfalls. Andrei Andrejewitsch Dukowski. Absolvent der juristischen Fakultät von St. Petersburg. Einer von denen, die nach uns kommen und doch vor uns rangieren. Sehr gute Examensergebnisse, sehr gute. Meine Gratulation, Herr Dukowski. Danke, danke. Ja, wie gesagt, ich befand mich auf dem Weg nach Hause. Und da... Weißt du, wo er studiert hat? Nicht nur in St. Petersburg, nein, im Westen ist er gewesen. In Heidelberg. 4 Semester Heidelberg. Stuttgart. Sowas hätte unseins mal passieren müssen. 3 Semester in Stuttgart. Eine Gegend jedenfalls, da liegt die Wissenschaftlichkeit in der Luft. Unseins hingegen. Hier riecht es im Frühjahr nach Frühjahr und im Herbst nach Herbst, nichts weiter. Vergessen Sie nicht Ihren Tee, mein Bester. Ich versichere Ihnen, so viel Tee wie in den letzten Wochen habe ich in meinem ganzen bisherigen Leben nicht zu mir genommen. Wenn allerdings, dann aus sauberen Gläsern. Aber was soll's? Die Schwester des Untersuchungsrichters ist halbblind. Andrei Andrejewitsch bringt Glanz in unsere Hütte. Heidelberger Glanz, nicht wahr? Dieser Vorfall, könnten Sie ihn benennen? Bitte? Weshalb du meinst, dass Kliausow tot ist? Das Gut Kliausows liegt nicht weit ab von dem meinigen. 7 Kilometerchen sind es nur. Nein. 7? Wirklich nicht mehr? Also 10 sind es mindestens. Ein Verbrechen, nicht wahr? So wahr ich hier sitze, Nikolai Jermolajewitsch, 7. 7 Kilometer, ich schwöre es. Seltsam. Kurze Strecken kommen einem oft verdammt lang vor. Genau wie gewisse Augenblicke, nicht wahr? Verehrte Hörer, unser Eins braucht hier nicht so sehr wie Geduld. Natürlich hätte ich längst auf eine sofortige Klärung des Vorfalls drängen müssen, aber ich versuche nicht zu schockieren. In dieser Provinz, die Zeit, sie ist gewissermaßen stehen geblieben. Das Neue, der Geist unserer Gegenwart, man muss ihm dosiert einen Weg bahnen. Trink deinen Tee, Dostschenko. Hetz nicht. Falls Kliausow tot ist, ist das auch, wenn wir 5 Minuten später kommen. Zum Glück hat der Wind nachgelassen. Kalte Luft hat's rangeweht. Frieren Sie nicht auch, Andrei Andrejewitsch? Meine Jacke wärmt sehr gut. Konnte sich sonst innerlich ein bisschen aufwärmen. Alkohol? Wie erschreckt unser junger Freund. Das ist nur Wodka, kein Gift. Wodka kennen Sie doch. Und ich kenne die Verfügung, dass polizeiliche wie auch untersuchungsrichterliche Maßnahmen im Zustand der Nüchternheit vorzunehmen sind. Hervorragend. Sehr gut. Völlig klar. Wenn man trinkt, dann nur so viel, dass man nüchtern bleibt. Geben Sie mir die Flasche, Nikolai Jermolajewitsch. Mir ist empfindlich kalt. Sie trinken. Der Untersuchungsrichter und der Polizeipräsident. Auf dem Weg zu einer Mordsache. Sitten wir im Urwald. Es wird viel Zeit brauchen. Zeit und Geduld. Wer hat Ihnen überhaupt gesagt, dass Kliausow tot ist? Der Gärtner. Er winkte mich an. Schrie wie ein Verrückter. Kliausow Gärtner. Ein übler Bursche, Antialkoholiker. Er sagte, sein Herr sei nicht aufzufinden. Dafür wäre sein Schlafzimmer voller Blut. Ein Fanatiker. Ein ganz übler Fanatiker. Sie haben sich an den angegebenen Ort begeben? Bitte. Ob du Kliausow Schlafzimmer gesehen hast? Selbstverständlich. Ein Schlachtfeld. Alles zerwühlt. Ein zerwühltes Schlafzimmer, sagt man Kliausow im Allgemeinen nach. Sie müssen nämlich wissen, mein Bester, die Kämpfe, die sich dort abspielen. Wir kennen uns noch nicht so lange, Andrei Andrejewitsch. Aber eins wage ich zu behaupten, Kliausows Weibergeschichten werden Sie nicht überbieten. Und wenn Sie 7 Semester in Heidelberg studiert haben... Als Sie das Zimmer betraten, Herr Polizeipräsident, sahen Sie Blut? Ja. durchs ganze Zimmer. Bis zum Fenster. Und woher nehmen Sie die Gewissheit anzunehmen, dass es das Blut des Gutsbesitzers war? Bitte? Der junge Mann meint, es könnte auch das Blut von einem sein, den Klausow verschlagen hat. Erschlagen? Wen hat Klausow verschlagen? Auf jeden Fall werden wir eine Blutprobe ans Medizinisch-Technische Institut schicken, eine analytische Definition veranlassen. Einfach großartig. Eine analytische Definition. Siehst du, was das für ein Kerl ist, was? Gib mir noch mal die Flasche, das Schenko. Wissen, modernes Wissen, ist wie ein unaufhaltsamer Strom. Ein Gedanke, den ich erst unlängst in meinem Tagebuch notiert habe. Ich habe mir sagen lassen, Forscher, Missionare, Ingenieure, Boten der Zivilisation in wilden Ländern, sie alle führten Tagebuch. Der Untersuchungsrichter schnarcht. Und auch der Polizeipräsident ist nicht mehr weit davon. Der Kopf sinkt immer mehr Richtung Brust. Weshalb nur mussten sie dem Alkohol zusprechen? Sie trinken, um den Tee genießbarer zu machen. Sie trinken gegen die Kälte, sie trinken gegen die Hitze. Säufer sind sie. Nichts weiter. Ja. Aber letzten Endes sind es doch auch Menschen. Oh ja. Und der Mensch muss geduldig sein im Umgang mit den Menschen. Was meinen Sie? Hm? Ach, dieses gaffende Gesindel vor dem Fenster. Weg! Weg da! Der Raub hat offenbar nicht stattgefunden. Klausows goldene Uhr, seine Brieftasche, alles da. Ist zwar kaum noch Geld drin, aber Mami Klausow trägt seinen Reichtum an anderer Stelle. Andererseits die Blutspuren, nichts übersehen. Kommen Sie doch mal hier, mein Bester. Ich will nur erst die Leute verscheuchen, stehen vor dem Fenster und glotzen. Hey, verschwindet! Helft dem Herrn Polizeipräsidenten den Herrn Gutsbesitzer suchen, ja? Ab, sofort! Ich glaube, ich habe da eine ganz gute Idee. Ich werde mich mal kurz auf Klausows Bett legen. Entschuldigen Sie, aber das ist der Tatort. Auf jeden Fall, ja. Da dürfen Sie sich nicht drauflegen, Sie zerstören, verwischen die Spuren. Kuchenkrümel. So. Und jetzt passen Sie auf. Um Himmels Willen, das Kissen mit den Blutspuren. Ich liege jetzt im Bett des Gutsbesitzers. Und jetzt auf einmal erschrecke ich mich. Fahr plötzlich auf. Raubs. Ah. Oh. Haben Sie was bemerkt? Ja, Sie sind trotz meiner Warnung an das Kopfkissen gekommen. Hm. Wo ist das, Tschenko? Der Herr Polizeipräsident ist beim Durchsuchen der Scheune. Vermutlich hat man den Toten ins Heu geworfen. Also nochmal, junger Mann. Ich liege auf dem Bett, wie Klausow. Erschrecke, fahre auf und... Verzeihung, aber ich verstehe Sie nicht. Sie gehen mit dem Tatort derart um, dass es schon direkt absurd ist. Dieses Bett, dieser Zimmerbalken. Na? Was na? Wenn Klausow urplötzlich mit dem Oberkörper hochfährt, knallt er unweigerlich mit dem Kopf an das Holz. Ja. Sie haben bessere Augen als ich. Erkennen Sie Blut am Balken? Ja, sehr deutlich. Wunderbar. Kann ich ja wieder aufstehen. Was war das? Eine Flasche. Beim Aufstehen sind Sie mit dem Fuß daran gestoßen. Wodka. Mit Etikett oder ohne? Zeig doch mal her das Ding. Entschuldigen Sie, aber die Flasche ist unters Bett gerollt. Ich würde sie hier vorholen, aber mit meinem Bauch. Sie sind schlanker, mein Bester. Na gut, ich tue dem Alten den Gefallen. Sollen die Leute vom Fenster lachen oder nicht, krieche ich eben unters Bett. Wenn es die Aufklärung erfordert, dürfen unsere einen schmutzige Finger nicht leid tun. Oh. Dessertwein. Krimgeflüster. Donnerwetter, was sind wir doch für Glückspilze. Das Tschenko auch. kann endlich beruhigt zu seiner kleinen Frau. Olga Petrovna heißt sie übrigens. Und sie ist verflucht hübsch. Ob Krimgeflüster oder eine andere Flüssigkeit, hier weist alles auf ein Verbrechen hin. Auf ein Verbrechen, Herr Untersuchungsrichter. Tut mir ja leid für dich, mein Bester. Hätte dir wirklich gern einen Mord serviert, ist aber nicht. Klausow jedenfalls lebt, treibt sich irgendwo rum. Ach, und wo? Irgendwo. Genaueres müssen wir nicht wissen. Und das Blut, die Kampfspuren, das von außen eingeschlagene Fenster? Klausow ist von einem fremden Eindringling im Bett überrascht worden. Der Eindringling wirft sich über ihn. Das Motiv fehlt uns noch. Klausow wehrt sich, der Fremde kämpft. Einer von beiden stößt an den Balken, blutet. Ich sage Ihnen, Klausow, ist nichts passiert. Jedenfalls nichts, was er nicht selbst gewollt hätte. Ja, Klausow ist ein schwieriger Mensch. Ja, aber er lebt. Verstehen Sie? Er lebt. Und das wissen Sie genau? Ich weiß es. Und woher? Ich kenne ihn seit gut 20 Jahren. Nikolai Jermolajewitsch, es gibt keinen einzigen Fall in der Geschichte der Kriminalistik, in der ein blutender Mann aus dem von außen eingeschlagenen Fenster seines Zimmers sprang, es sei denn, er wurde verfolgt. Warum soll ein Mensch wie Klausow auch in der Kriminalliteratur auftauchen? Ist ja nichts Kriminelles mit ihm passiert. Im Band 17 der Enzyklopädie der Kriminalistik, erschienen 1899 in Paris, kommt ein Abschnitt vor, in welchem ein Zollbeamter, als er... Ich will Ihnen sagen, was Sache ist. Diese Flasche mit Malaga. Krimgeflüster. Ich frage Sie, wer trinkt solches? Entschuldigung, ich habe Kriminalistik studiert und nicht Weinkunde. Süß und klebrig. Bei Männern soll es die schlimmsten Auswirkungen haben. Die schlimmsten, Sie verstehen. Nein. Als Sie in München studiert, ich frage Sie... Haben die dortigen Männer ein derartiges Gesöff getrunken? Das ist doch ganz und gar ohne Belang. Das soll ohne Belang sein? Ausgerechnet das? Merkwürdige Ansichten. Jedenfalls für einen jungen Menschen wie Sie. Moment. Wo sitze ich denn da? Herr Untersuchungsrichter, jeden Moment kann Herr Dovtschenko eintreten, mit der Meldung, den ermordeten Gutsbesitzer gefunden zu haben. Interessant. Eine Zeitung. Ich werde die Flasche mal drin eingewickelt. Proteste der Tataren auf der Krim. Naja. Den ermordeten Gutsbesitzer gefunden zu haben. Wir müssen die Leute seiner Umgebung verhören, Tatzeugen finden. Sehen Sie den Abdruck auf der Zeitung? Ja. Genau da war die Weinflasche drin. Ist ja auch rausgelaufen. Kosten Sie. Furchtbar süß und klebrig. Also, mein Bester. Der Malaga war ein Präsent für den Gutsbesitzer, ne? Geht Ihnen endlich ein Lichtlein auf? Vernehmungen, Tatzeugen, das brauchen wir. Nix, von Ihrem rechten Fuß. Ja, ein Zündholz. Zündhölzer hat Klausow nie verwendet. Er hasste Dinger wie die Pest. Bitte? Kommen Sie. Wir werden Dovtschenko sagen. Er soll nicht länger durchs Heu stochern. Also gut, Herr Untersuchungsrichter, Sie haben eine Zeitung gefunden, des Weiteren ein abgebranntes Zündholz und Sie haben Ihre Schlüsse daraus gezogen. Darf ich Sie mit einer Beobachtung meinerseits bekannt machen? Ehrlich gesagt, ich warte darauf. Als wir auf dem Gut ankamen und als die Kutsche hielt, die Angestellten des Gutsbesitzers umringten uns. Einer lief davon. Nikulaschka. Heißt wie ich der Hund. Ein gutmütiger Mensch. Kammerdiener Klausows. Er lief nicht erwarmt. Schien etwas betrunken, der dumme Kerl. Sein Gesicht. Seine Physiognomie. Die äußerst exakt ausgeprägte Linie zwischen Nasenwurzel und Stirnmitte. Verstehen Sie nicht? Er ist keine Schönheit, ne? Und ich bin auch kein Apoll. Die Physiognomie eines Mörders. Dieser, wie Sie ihn nennen, Nikolaschka, er hat Klausow umgebracht. Tut mir leid für Sie, mein Bester. Aber das ist Unsinn. Ah, ich frage Sie, hat in diesem mit Blut befleckten, fürchterlich zerwühlten Zimmer ein Verbrechen stattgefunden? Ein Kampf, würde ich sagen. So oder so. Aber Sie halten es dennoch für angebracht, die Untersuchung einzustellen. Das, verzeihen Sie, kann schon nicht mal mehr grobe Nachlässigkeit genannt werden. Sehen Sie mal, da, auf dem Hof. Der brave Dovtschenko ist alles andere als nachlässig. Kaum hat er den Heuboden durchstöbert, lässt auch schon den Misthaufen aufgraben. Im Grunde ist das ja auch sehr gut. Sie wollen also immer noch Klausows Mörder finden? Ja, wie es unsere Pflicht ist. Na dann los. Bitte? Na dann los, finden Sie ihn. Aber nicht, dass Sie sich am Ende bei mir beschweren. Ich werde bei Ihrem Verhören dabei sein und Sie handeln lassen. Aber ich warne Sie. Leute, die den Mordfall Kleosow untersuchen, machen sich zum Narren. Sehen Sie, der Alte überlässt mir den Vorgang. Man muss eben nur zu überzeugen wissen. Vielleicht kapiert der alte Esel doch noch das eine oder andere, wenn er ein bisschen aufpasst, wie ich den Fall aufrolle. Also, worauf warten Sie? Holen Sie Ihre Tatzeugen ran, mein Bester. Wenn ich Sie nur noch um eines bitten dürfte. Ja? Nennen Sie mich nicht dauernd mein Bester. Sie also sind der Gärtner des Gutsbesitzers. Ihr Vor- und Vatersname? Im Gewächshaus. Der Sturm hat zwei Planen abgedeckt. Ich muss mich um die Pflanzen kümmern. Sie werden jetzt meine Fragen beantworten. Ist das Ihr Kutscher hochwohlgeboren? Aber hier fremd. Der junge Mann trägt ein Seidenhemd. Demnächst wird er mein Nachfolger, hat eben seine Examen bestanden, mit ausgezeichnetem Erfolg in München. Oh. Erstaunst du was? Eine Koryphäe gewissermaßen, können wir nur stolz drauf sein. Es waren 3 Semester in Stuttgart. Die Pflanzen nämlich vertragen keine Kälte. Sie sind bei Herrn Kleosow angestellt, ja oder nein? Dem Seidenhemd muss ich also antworten? Keine Impertinenzen. Ich weiß zwar nicht, was das heißt, aber wenn ich dir eins auf deine grüne Fresse haue, dann weißt du, dass ich mich nicht beschimpfen lasse. Also, sag mal, Jefrem, findest du es hier im Zimmer nicht auch hundekalt? Ich sag Dunja, sie soll Tee bringen. Ja. Bleiben Sie! Von mir aus. Warum soll es den Pflanzen kalt sein, alleine? Wo haben Sie sich in den vergangenen Stunden aufgehalten? Im Gewächshaus. Und ich weiß auch, wer es war. Nikolaschka. Aha. Und wer ist dieser Nikolaschka? Mein Namensbruder. Der Kammerdiener vom Herrn. Kolja oder Nikolaschka. Ein Bandit ist er auf jeden Fall. Außerdem hat er dem Herrn immer Wodka besorgt. Hören Sie, mein bester Wodka. Keinen Dessertwein. Und wenn der gnädige Herr wieder mal besoffen war, wurde er von Nikolaschka in die Federn geschmissen. Sie sagten, der Kammerdiener hat dem Gutsherrn Wodka besorgt. Könnte es auch manchmal Dessertwein gewesen sein? Macht dir Krimgeflüster. Ich weiß nur, dass er gesagt hat, dass er dem gnädigen Herrn den Schädel einschlagen wird. Wegen diesem Miststück, der Akulka. Akulka, aha. Und wer ist Akulka? Ich habe etwas Tee gebracht. Guten Tag, Herr Untersuchungsrichter. Guten Tag. Bist ein Schätzchen, du Nierlein. Wieso? Weshalb? Ohne anzuklopfen. Haben Sie hinter der Tür gelauscht? Im Schlafzimmer ist es immer kalt. Wir brauchen jetzt keinen Tee. Entfernen Sie sich. Mhm. Stellst das Tablett ab, Schätzchen, gehst dann wieder. Mhm. Bist ein braves Mädchen. Ich fragte, wer ist Akulka? Geh, mein Schätzchen, geh. Ja. Wer ist Akulka? Wer soll Akulka schon sein? Die kennen doch alle. Ich jedenfalls kenne Akulka nicht. Hättest mich fragen sollen, mein Bester. Wenn er mich vor Zeugen nochmal meinen Bester nennt. Ich gebe mir die größte Mühe, mich auf den hiesigen Menschenschlag einzustellen. Ich versuche, niemals zu viel auf einmal von Ihnen zu verlangen. Trotzdem, es könnte sein, dass ich außer Kontrolle gerate. Akulka, die Soldatenwitwe, kennt jeder. Solche Augen. Und eine Brust so hoch. Lebt mit dem Kolja zusammen. Sündig sind sie alle, die Weiber. Zur Sache. Naja, die Sache eben. Erst hat sie die Sache nur mit Nikolaschka gemacht, dann war ihr der nicht genug, hat sie eben mit dem gnädigen Herrn gesündigt. Und Kolja hat gesagt, bei nächster Gelegenheit haut er ihm die Rübe platt. Sagen Sie, wo haben Sie sich in den letzten Stunden aufgehalten? Was? Sind Sie schwerhörig? Warum starren Sie mich so an? Ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Bin ich ein Affe oder was? Drehen Sie sich mit dem Gesicht zum Fenster. Andersrum. Weg mit deinen Parfümfingern. Und wenn du 3-mal in Hamburg studiert hast, ich bin nicht so einer, der sich antatschen lässt. In Stuttgart! In Stuttgart! Brüllt hier rum. Völlig kaputt, der Kerl. Sie können gehen. Wird auch Zeit. Wiedersehen, euer Hochwohlgeboren. Wiedersehen, Jefrem. Ihr Tee, Andrei Andrejitsch. Lassen Sie ihn nicht kalt werden. Jedenfalls Das erste Verhör und gleich ein Tatmotiv. Wollte das mit der Akulka meinen? Es gibt weit und breit keinen Rock, unter den Klausow nicht schon gegriffen hätte. Eifersucht. Totschlag aus Eifersucht. Der Gärtner jedenfalls scheidet aus dem Kreis der Verdächtigen aus. Obwohl die Gärtner sehr oft sich als die Mörder herausstellen. Die unterbrochene, sehr kurze Linie zwischen Stirnmitte und den Ohren. Alles spricht lediglich für eine schwere Hypochondrie. Und die Augen? Sie haben ihm doch auch in die Augen gesehen. Ja, die Farbbildung der Iris. Professor Schneidowski war ein ausgesprochener Experte auf diesem Gebiet. Sie kennen ihn? Professor Schneidowski? Nein, leider nicht. Man muss selbstverständlich des Professors Theorie in Zusammenhang mit anderen Erscheinungsformen setzen, wie man ja grundsätzlich nicht das alleinige Detail in seiner absoluten Einzelheit zu einer ungerechtfertigten Größe aufwerten darf. Der Alte guckt mich groß an. Versteht nichts. Wie sollte er auch? Hat 40 Jahre und mehr in dumpfer Unwissenheit gelebt. Hat nichts von der Welt gesehen. Alle neuen Erkenntnisse, sie gingen an ihm vorbei. Nun ja, aber das Neue verhindern nur, weil man es nicht kennt. Nein, bei aller Nachsicht, solches ist nicht zuzulassen. Dann verhören Sie jetzt den Nikolaschka und danach schwupp haben wir den Täter. Das steht zu vermuten. Na dann los, verhören Sie, ich freue mich schon drauf. Bin gespannt, was Ihnen die Farben im Auge von dem da diesmal verraten werden. Seien Sie ehrlich, Nikolai Jermolajewitsch, wäre ich nicht hier. Sie wären längst zu Hause. Erraten. Doschenko würde nicht den Misthaufen umsetzen lassen. Oh, ich sehe, er ist zu den Kartoffelmieten übergegangen. Ja. Ich würde in meinem Bett liegen. Aber verzeihen Sie, ich würde an Sie denken. Ich würde daran denken, welch fabelhaften Nachfolge mir das Schicksal beschert hat. Danke. Nebenbei, ich habe mir neulich die Statistik noch einmal genauer beleuchtet und mir die Erhebung der Gewaltverbrechen in Ihrem Amtsbezirk angesehen. Die Zahlen der letzten Jahre. Da ist unter Ihrer Amtstätigkeit kein einziges Gewaltverbrechen passiert. Kein einziges? Ja. Bitte. Bitte seien Sie aufrichtig zu mir, mein Bester. Muss ich mich deshalb schämen? Wissenschaftliche Untersuchungen ergaben, dass man pro 50.000 Einwohner mit einem Gewaltverbrechen rechnen muss. Pro Jahr. In dieser Provinz hier leben rund 280.000 Menschen. 280.000 durch 50. Sie machen mir ja richtig Angst. Menschenskind, ich werde doch nicht irgendwas übersehen haben, mein Bester. Diesen Fall immerhin werden wir nicht übersehen. Und wenn Sie mich in Zukunft nicht länger mein Bester nennen würden. Was war das? Könnte Maria Ivanovna gewesen sein, die Schwester des Barons. Kommen Sie! Nein, Moment, die Frau wohnt hier im Haus. Hat vergessen zu heiraten. Oder man hat Sie vergessen. Meine Schwester, wissen Sie... Ja, nun kommen Sie doch endlich! Ah. Bitte uns gebenedeit, der heilige Mutter Gottes, erbarme unserer Sünden, gebenedeit, seist du gebenedeit, ist die Frucht deines Leibes, du unser aller Beschützer. Klingt hübsch, nicht wahr? Gebenedeit. Entschuldigung. Entschuldigen Sie, Maria Ivanovna. Sie sprechen uns zwar aus dem Herzen, aber es gibt ein paar dienstliche Dinge. Später kann zu spät sein, verehrte Frau. Waren Sie es, die soeben geschrien hat? Pardon, außerdem, ich habe meinen jungen Begleiter noch nicht vorgestellt. Andrei Andrejewitsch Tjukowski, ja. Er wird mein Nachfolger im Amt, eine Koryphäe. Die Theorien von Professor Schneidowski zum Beispiel. Gewisse äußerst verräterische Farbbildungen im Auge betreffend. Er beherrscht sie aus dem FF. Die Ursache Ihres Schreis, gnädige Frau. Ich habe mich erschrocken. Na und? Mit Verlaub, Sie zittern noch immer. Eben hat sie sich noch mit den Heiligen unterhalten. So etwas erregt eine Frau. Wie Maria Ivanovna sicherlich sehe. Nicht wahr? Kolja, der Trottel lag auf der Treppe. Kolja? Nikolaschka, der Kammerdiener. Es war dunkel und ich habe mich erschrocken. Genügt Ihnen das? Eine weitere Frage. Was wissen Sie über den Verbleib Ihres Bruders? Nichts. Und ich möchte auch nichts wissen. Warum sind Sie so unruhig, gnädige Frau? Unruhig? Maria Ivanovna ist die Ruhe in Person. Ein Engel gewissermaßen. Im letzten Jahr erst wieder, als sie im rosa Ballkleid den Wohltätigkeitsbasar eröffnete. Es gab Männer, die haben bei diesem Anblick geweint. Moment. Erlauben Sie? Was starren Sie mich an? Werden Sie nicht unverschämt, junger Mann? Aber nicht doch, Andrea Dreht, starrt nicht. Er registriert die Knorrsche Schädeltheorie. Wenn der Umfang der Stirn in diametraler Gegensätzlichkeit zum Abstand der Uhren... stimmt doch nicht, wahr? Naja, so ungefähr jedenfalls. Ich bin ganz ruhig, verehrter Hörer, ich bin ganz ruhig. Ich lasse den Alten schwätzen, denn er weiß es nicht anders. Ich denke an die Zukunft, ich arbeite. Noch ein solcher Blick und ich lasse Sie aus dem Zimmer werfen. In den vergangenen 12 Stunden, was für Auffälligkeiten haben Sie am Benehmen Ihres Bruders bemerkt? Mein Bruder ist grundsätzlich auffällig. Haben Sie ihn gesehen, gesprochen? Gott behüte. Maria Ivanovna, ich muss Ihnen eine Mitteilung machen. Es ist etwas Schreckliches geschehen. Es besteht der dringende Verdacht, dass Ihr Herr Bruder einem Tötungsverbrechen erlegen ist. Nicht erschrecken, meine Werteste, nicht erschrecken. Der Verdacht. Nichts weiter. Meinen Bruder habe ich seit Wochen nicht gesehen. Was ich nicht bedauere. Und was die letzten Stunden betrifft. Ich habe mein Zimmer nicht verlassen. Warum lügen Sie, gnädige Frau? Wenn Sie Ihr Zimmer nicht verlassen haben, wie konnten Sie dann auf der Treppe über den Kammerdiener Ihres Bruders stolpern? Heilige Mutter Gottes, gewinne in Allzeit. Gehen wir. Ich erkläre es Ihnen auf dem Flur. Deines Leibes und bitte für uns gewinne in Allzeit. Heilige Mutter Gottes. Nun, ich denke, selbst Ihnen, Nikolai Jermolajewitsch, ist etwas klar geworden. Lassen Sie mich raten. Maria Ivanovna hat ihren Bruder umgebracht. Weshalb sollte sie? Die an ihr durchgeführte Iris-Diagnostik hat sie überführt. Außerdem hasst sie ihren Bruder wie süßen Spinat und ist Alleinbesitzerin auf dem Gut, sobald der gute Junge hops ist und hinüber. Drittens hätte sie gestehen müssen, dass sich selbst in Herrenhäusern wie diesem, der Locus abortus, oder wie die Leute hier sagen, weil sie es nicht besser wissen, das Klo auf dem Hof befindet. Sie hat also, ohne ihr Zimmer verlassen zu wollen, ihr Zimmer verlassen müssen. Das hat sie ihnen verschwiegen, aus Scham, aus schlechtem Gewissen. Ganz gleich, wer schweigt, macht sich schuldig. Erinnern Sie sich an einen gewissen Gegenstand im Zimmer Klausows? Eine Schachtel Zündhölzer. Hm. Genau eine solche Schachtel befand sich auch im Zimmer der Dame. Ja, dass in dieser Schachtel keins von den Hölzern fehlte. 12 gehören in jede Packung, 12 waren drin. Sie müssen wissen, Andrej Andrejitsch, meine Schwester brachte die Dinger auch vom Basar mit. In puncto Wohltätigkeit nämlich. Da versteht auch sie keinen Spaß. Ja, auf alle Fälle wird interessant, was dieser Nikolaschka uns zu sagen hat. Darf ich Ihnen etwas verraten, junger Mann? Bitte. Sie sind großartig. Haben Sie bemerkt, verehrte Hörer? Das Vorbild verfehlt auf Dauer nicht seine Wirkung. Eine gewisse Achtung hat sich zweifelsohne bereits eingestellt. Außerdem hat der alte Herr seit geraumer Zeit nicht mein Bester zu mir gesagt. Diese Leute hier. Dieses so überaus seltsame Völkchen. Trinkt, lebt in den Tag hinein, liegt schnarchend auf den Ofenbänken, trunken, träge. Was für eine Aufgabe da noch vor uns liegt. Kolja. Kolja, mein Freund, wach auf. Meine Kapazität will dich verhören. 7. Semester Heidelberg. Ein großartiger Mensch, unser neuer Untersuchungsrichter. Du wirst mit dem Verhör sehr zufrieden sein. Ach so, ja, tut mir leid. Nun, sag dem Herrn Polizeipräsidenten, er soll mit der Suche nach dem Gutsbesitzer um Himmels Willen nicht aufhören. Sag ihm, vielleicht hat man Klausow in die Jauchengrube versenkt. Sag ihm, der neue Untersuchungsrichter sagt, Klausow lebt nicht mehr. Ja, es ist wissenschaftlich begründet. Geh, mein Schätzchen, geh. Diese unangemessene Vertraulichkeit. Naja, wahrscheinlich kommen hier alle aus demselben Stall. Bewegen Sie sich endlich vom Ofen runter. Hörst du, Kolja? Ruckzuck! Es ist los. Ihren Namen, bitte. Ihren vollständigen Namen. Und deshalb wächst du mich? Mach schon, sag, wie du heißt. Du heißt Nikolai Nikolai Tschetschin. Na? Ich geb's zu. Lass mich schlafen. Was geben Sie zu? Ich hab getrunken, na und? Säuft doch sowieso alles heutzutage. Richtig, Sie haben sich betrunken, nachdem Sie Maria Ivanovnas Auftrag ausgeführt haben. Na, reden Sie. Na, zum Kotzen ist das alles zum Kotzen. Mensch, Kolja, je eher du antwortest, desto eher kannst du weiterschlafen. Ich wiederhole, Sie haben sich betrunken, nachdem Sie Maria Ivanovnas Auftrag ausgeführt haben. Brauch keinen Auftrag, von der alten Schachtel gleich gar nicht. Sie haben den Gutsbesitzer umgebracht, gestehen Sie. Nach Vollbringung der Tat haben Sie den Leichnam durchs Fenster in den Garten befördert. Schleifspuren sind eindeutig vorhanden. Und? Weiter? Irgendwie werde ich jetzt verdammt ungemütlich. Und keine Drohung gegenüber der Staatsgewalt. Ach, auf die ist geschissen. Oh, oh, oh, ich sag das nicht, Kolja. Im Schlafzimmer hat ein Kampf stattgefunden. Sie haben Herrn Klausow mit einem schweren Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Wegen Akulka oder im Auftrag Maria Ivanovnas? Meine Ruhe will ich, verdammt. Der Ruhe werden Sie sich bald erfreuen dürfen. In Sibirien soll es wunderbar ruhig sein. Oh ja, dort gehe ich dann auf Bärenjagd. Bleib, bleib, bleib, bleib. Bleiben Sie ganz ruhig. Stillhalten. Was schleichst du um mich rum, du Ratte? Nikolai Jamolajewitsch, sehen Sie doch, diese Schädellinie, der Bogen über den Augen, ist geradezu lehrbuchhaft. Starr die Weiber an, nicht mich. Übrigens, Namensbruder Kolja, du brauchst ein neues Hemd. Auf deinem klebt Blut. Ah, sieh mal an. Haben Sie eine Erklärung dafür? Fall in einen Misthaufen und du stinkst nach Mist. Faseln Sie nicht. Dunja, das dumme Stück, kreischt, der Herr ist tot. Zerrt mich ins Schlafzimmer, ich guck unter die Bettdecke, kriech unter das Bett. Wenn er besoffen ist, liegt er oft unter dem Bett. Dunja, ist das diejenige, die den Tee brachte, ohne dass wir ihn bestellten? Genau diese, ein braves Kind. Gab es zwischen Ihnen ein Verhältnis? Oder zwischen ihr und Herrn Klausow? Oder zwischen ihr und Ihnen beiden? Ich gestehe, wundern würde mich gar nichts mehr. Du meinst so? Ach Quatsch. Der Herr hatte so viele Weiber, der brauchte Dunja nicht. War ihm viel zu dünn. Ja, aber diese Dunja ist doch immerhin ein ganz apartes Wesen. Was ist sie? Hübsch. Der junge Mann findet Dunja hübsch. Immerhin. Sie hat dem Herrn schöne Augen gemacht, na und? Akulka hat ihm noch viel mehr gemacht. Die Soldatenwitwe, mit der Sie zusammenleben. Ach, gib endlich Ruhe, rate ich dir. Gefällt Ihnen Dunja, nicht wahr? Sie gefällt Ihnen sehr. Herr Untersuchungsrichter, ich bitte dem Herrn Polizeipräsidenten Befehl zur Festnahme dieses Mannes geben zu dürfen. Du kannst mich mal... Kolja, aber der redet doch nur ein bisschen grob. Die Indizien sind für wahr überwältigend. Er wollte Dunja für sich. Obendrein der Hass, weil ihm Herr Klaus auf die Soldatenwitwe weggenommen hat. Ja, und dazu diese Physiognomie. Professor Schneidowski gäbe ein Jahresgehalt für die Möglichkeit, einen so exemplarischen Fall seinen Studenten vorführen zu dürfen. Und das gleiche in Sachen Iris-Diagnostik. Eine derartige Parallelität der Erscheinungsform ist mir noch nie untergekommen. Kein Wunder, ist ja auch Ihr erster Fall. Sie werden diesen Menschen inhaftieren lassen. Und? Was wollen Sie ihm sagen, wenn er wieder freigelassen wird? Auf Mord steht lebenslänglich, Herr Untersuchungsrichter. Na gut. Lassen wir den Burschen mal ein bisschen Stadtluft schnuppern. Bis Sibirien ist das weich. Dann schlage ich vor, dass Herr Dostschenko den Mann unverzüglich in Untersuchungshaft bringt. Das Problem ist nur, als er mit dem Obstgarten fertig war, hat der Polizeipräsident angefangen, den Wald zu durchkämmen. Ein sehr gründlicher Mann. Aber schließlich muss man ja den toten Klausow auch irgendwo finden, nicht wahr? Zuallererst vielleicht... Wir müssen die Tatzeugen befragen. Ich denke, Sie haben den Täter. Und Motive haben Sie eine ganze Handvoll. Raten Sie, weshalb ich noch mit dieser Dunja sprechen möchte? Das Mädchen kichert so schön. Um Ordnung in die Motive zu bringen. Auch ein Grund. Wenn Sie gestatten, so werde ich hier bleiben. Den Mörder bewachen. So also sieht eine Wäschekammer aus. Nun ja, verkommen wie alles hierzulande. Das Fräulein beliebt, mein Hereinkommen nicht zu bemerken. Legt Laken zusammen. Naja, die Wangenknochen, die Stirnhöhe, alles sehr ebenmäßig. Nicht eben auffallend, nur noch sehr jung. Die Augen... Grau-grün und sehr groß. Naja. Das Kichern hält sie wahrscheinlich für charmant. Naja. Sie sind die Dunja. Mhm. Ihr Vaters Name? Makarov, na, euer Hochwohlgeboren. Das Hochwohlgeboren, liebe Dunja, gehört zu einer vergangenen Zeit. Nennen Sie mich einfach Herr Dukowski. In einem Monat dann. Ich hoffe allerdings, wir müssen uns da nicht schon wiedersehen. Müssten Sie mich Herr Untersuchungsrichter nennen? Ich merke schon, Sie lachen sehr gern. Lachen ist ja auch sehr gesund. Wie möchten Sie angesprochen werden? Mit Fräulein Jevdokia Makarovna? Mit Dunja? Ich bin für alle die Dunja. Dunja, also. Sagen Sie, ist der gnädige Herr wirklich tot? Es ist noch nicht abgeschlossen, die Untersuchung. Der gnädige Herr ist mir viel lieber als Maria Ivanovna. Wenn die hier bestimmt, dann gehe ich. Oder ich muss heiraten. Sie können Maria Ivanovna nicht leiden. Ach, die kann sich ja selbst nicht mal leiden. Sagen Sie, Dunja, in den letzten Stunden, wo haben Sie sich aufgehalten? Überall. Überall im Haus. Auch im Schlafzimmer von Herrn Kiosow? Dort bin ich jeden Tag. Ich muss doch sauber machen. Das Fehlen des Herrn Gutsbesitzers, die Blutspuren. Sie haben den Vorfall zuerst bemerkt. Müssen Sie mich jetzt verhaften? Verhaftet werden nur Übeltäter. Da bin ich aber froh. Ich bin dumm, nicht wahr? Aber nicht doch. Heißen Sie wirklich Andrej Andrejitsch? Als Sie die Blutspur entdeckten, haben Sie zuerst den Gärtner gerufen. Warum? Alexander finde ich schrecklich. Oder Piotr. Alle Welt heißt Piotr. Warum zuerst den Gärtner? Ach, er lief mir über den Weg. Das alte Scheusal wollte dem gnädigen Herrn Bescheid sagen. Wegen dem Sturm und wegen dem Gewächshaus. Mögen Sie Herrn Kiosow? Sie sind viel hübscher. Aber dieser Akulka und Herr Kiosow. Der gnädige Herr tut zwar immer so, aber er ist schon ziemlich alt. Im Schlafzimmer von Herrn Kiosow hat ein Kampf stattgefunden. Es muss Schreie gegeben haben. Haben Sie dergleichen gehört? Ach, besonders der gnädige Herr. Der hat vielleicht geschrien. Oh, interessant. Sie helfen mir wirklich sehr. Naja, wie Männer eben so schreien. Oh, so? Nein, nein. Wie denn? Hier auf dem Gut haben alle Männer dicke Bäuche. So? Oh! Oh! Wie die Katerchens manchmal. Das ist doch kein Schrei. Na ja, am Anfang eben. Dann wurde es lauter. Dunja, verstehen Sie denn nicht? Ein Mensch, der sich angegriffen fühlt, der sich verteidigen muss. Ja? Was machen Sie denn da? Oh, Sie sind so richtig nett, Andrej Andrejitsch. Warum ziehen Sie die Jacke aus? Es ist kalt in der Kammer. Andrej Andrejitsch, richtig romantisch. Konstatieren wir also, Herr Kiosow hat geschrien. Ja, der auch. Wer noch? Ach, bist aber ein Dummerchen. Sie! Akulka? Ach, wo? Maria Ivanovna? Die Bluse. Was knöpfen Sie an Ihrer Bluse? Es geht so schwer. Dunja. Ach, was? Reiß ich die Knöpfe eben ab. Was soll denn das? Andrej Andrejitsch. Herr Untersuchungsrichter. Andrej Andrejitsch. Herr Untersuchungsrichter. Andrej Andrejitsch. Lassen Sie sich nicht von meinen geschlossenen Augen stören. Ich bin an Ihren Ergebnissen interessiert. Ich höre Ihnen gern zu. Wirklich. So oder so. Die Tatortbesichtigung, die Verhöre, sie brachten wichtige Fakten. Den letzten Beweis wird die Blutprobe erbringen. Ich werde sie gleich mit der ersten Post persönlich verschicken lassen. Die erste Post geht um 4 Uhr früh. Das werden wir kaum schaffen. Wieso? Es ist kurz nach Mitternacht. Wir befinden uns auf dem Heimweg. Das eben wollte ich Ihnen verraten. Wir sind auf dem Weg zu Dostschenkos Gut. Was? Haben Sie gar nicht bemerkt, dass der Kutscher uns in die entgegengesetzte Richtung bringt? Macht nichts. Es ist dunkel. Und Sie sind fremd in der Gegend. Ach, da gehen wir also. Wusste ich doch, dass es mehr als 7 Kilometer sind. Nikolai Jamolajewitsch, wenn Sie mir bitte erklären würden. Sie müssen zugeben, stundenlang hatte ich Geduld mit Ihnen. Diese 3 Minuten jetzt werden Sie sich gedulden. Es ist mir alles derart unbegreiflich, statt die Blutproben unverzüglich ins Institut bringen zu lassen. Um Gottes Willen, Herr Untersuchungsrichter. Entschuldigen Sie die späte Störung, Olga Petrovna. Dürfen wir reinkommen? Mein Mann, er ist nicht zu Hause. Darf ich vorstellen? Olga Petrovna, die schöne junge Gattin unseres Polizeipräsidenten. Andrei Andrejitsch, ein hoffnungsvoller Rechtsvertreter. Mein Nachfolger im Amt, ausgebildet an den besten Universitäten. Von Petersburg bis Padua. Stuttgart. Bis vor einem Stündchen war er mit der Aufklärung eines Mordfalles beschäftigt. Er sieht deshalb noch etwas blass aus. Sie übrigens auch, Olga Petrovna. Ist Ihnen nicht gut? Herr Untersuchungsrichter, ich flehe Sie an. Oh, keine Bange. Ihr Mann ist gerade dabei, den mutmaßlichen Mörder zum Haftrichter zu bringen. In die Stadt. Wenn Sie jetzt dem lieben Andrei Andrejitsch den Herrn Klausow zeigen würden. Klausow? Gleich werde ich sterben. Oh, das wäre dumm von Ihnen. Also, wo ist er? Im Badehaus. Wie praktisch. Gehen wir. Ach so, liebste Olga Petrovna, wenn Sie eine Lampe anzünden könnten. Sofort. Sehen Sie mal besser? Auch diese neumodischen Streichhölzer. Die Wohltätigkeit hat in unserer Gegend beinahe überhand genommen. Na, auf denn. Auf ins Badhaus. Ja, was denn, Schätzchen? Noch nicht müde? Guten Abend, der Junge. Oh, Besuch. Wie spät haben wir es denn? Tut mir leid, Klausow. Ich hätte dich gerne ein bisschen ruhen lassen. Aber wie heißt es im Lied? Die Jugend, ach, sie drängt und schiebt. Zumal, wenn sie bei Professor Schneidowski studiert hat. In Petersburg, München, Köln, Konstantinopel und was weiß ich, wo noch alles. Darf ich also vorstellen? Andrei Andrejitsch, mein Nachfolger im Amt. Ich. Na, ist das eine Überraschung, was? Vor Ihnen sitzt das Opfer eines abscheulichen Mordanschlags. Leidlich gesund nach allem, was er hinter sich hat. Wenn auch wahrscheinlich etwas lendenlahm. Ich hole eine Erfrischung. Mordopfer, ich, na hör mal. Du alter Höllen und das Blut in deinem Schlafzimmer, die zerschlagene Fensterscheibe. Und zu finden war es da auch nirgends. Die Leute haben glatt gedacht, du wärst abgemurkst. Die Indizien. Verzeihen Sie, wenn ich alle Indizien addiere. Wo nur bin ich hier hingeraten? Was hätte ich denn anderes vermuten sollen? Am Ende reden sich die Leute hier noch auf plumpe Tatsachen raus. Tja, mit den Indizien ist das manchmal so eine Sache. Zumal, wenn man fremd ist in der Gegend. Das ist unfassbar. Das ist alles derart unfassbar. Das ist doch alles Quatsch. Olga Petrovna zum Beispiel, was meinst du, wie fassbar die ist? Wo bleibst du denn mit dem Gesöff? Setzt euch, macht's euch bequem. Alles gut sein, Klausow. Für heute haben wir genug gesündigt. Verzeihung, Sie haben an der Stirn eine Wunde. Du beobachtest nicht gut, Nachfolger. Zwei Wunden. Erst habe ich mich an dem verdammten Balken gestoßen, dann knallt mir die Süße vor Wut an in meiner Stiefel ins Gesicht. Ein Schluck auf den Schreck. Na ja. Mein Mann ist wirklich in der Stadt. Bis morgen früh bestimmt. Trinken wir. Der schöne Krimwein, den habe ich leider beim Bären in der Höhle liegen lassen. Das gibst du doch zu mit dem Stiefel, oder? Und wenn du sonst nicht wach zu kriegen bist, du Bär, du mein Honigmaul. Kommen Sie an, Herr Andrejitsch. Die Staatsgewalt soll niemals stören. Die von außen eingeschlagene Fensterscheibe, Schleifspuren. Ich verstehe das alles nicht. Ja, ist doch alles klar, Junge. Ich denke, du hast studiert. Versetz dich mal in meine Lage. Draußen pfeift der Sturm. Er pfeift und pfeift und hört nicht auf. Was macht man da? Man legt sich ins Bett. Da liege ich also, trinke einen Schluck, zünd eins von den Hölzchen an den neumodischen. Ja. Vom Wohltätigkeitsbazar, Herr Untersuchungsrichter. Ich habe seiner Schwester gleich 5 Päckchen abgekauft. Ja, du hättest die ganze Schachtel kaufen sollen. Ich meine Maria Ivanovna. Und sie deinem Mann schenken. Also ich lieg also, zünd an, trink, puste aus, zünd an, trink, puste aus, bis ich einschlaf. Und dann wurde ich wach. weil Sie das Fenster einbarten. Nicht wach zu kriegen ist der Mann. Und durchs Haus konnte ich nicht, sollten mich alle sehen. Trink! Sinja, sie sagt, komm mit, die Gelegenheit ist günstig. Sag ich, komm her, jetzt ist sofort Gelegenheit. Und da sagt sie, nicht in deinem Bett, das ziemt sich nicht für eine Dame. Da sag ich, bei solchem Sturm kriegst du mich nicht hoch. Da sagt sie, das war's nur ab. Kurzum, ein Dialog, nicht wahr? Und dann warf sie mir auch noch den Stiefel an den Kopf, zieht mich an den Beinen. Zum Spaß. Mach ich mit. Lass mich zum Fenster schleifen. Lass mich rausfallen. Innen haben wir gelacht, so lustig war's. Wenn Sie, dass Sie soeben Wodka trinken, ich würde gern ein Glas davon als Medizin. Schlafen Sie ein bisschen und Rindrich. Ruhen Sie sich aus. Haben viel arbeiten müssen in den letzten Stunden. Dass Klausow lebt. Gewusst habe ich es erst, als ich die Flasche mit dem widerlichen Gesöff fand. Dazu in eine Zeitung gewickelt. Dostschenko ist weit und breit der Einzige, der eine Zeitung liest. Hält sich für einen Intellektuellen, dieser Dostschenko. Werden viel Freude an ihm haben. Dessertwein, Marke Krimgeflüster. Typisch Olga Petrovna. Eine Romantikerin. Solche haben schwer in dieser Welt. Und wenn sie dann noch mit einem Dostschenko verheiratet sind. Nun gut, es war kein Mordfall. Aber es hätte einer sein können. Die von mir erbrachten Beweise, verehrte Hörer, ließen keinen Zweifel zu. Was kann ich dafür, dass sich die Menschen hierorts außerhalb jeder Regel benehmen? Das wird sich ändern müssen. Ja, das wird sich ändern müssen. Eines muss ich gestehen, André Andrejitsch, das Erlebnis, Sie beobachten zu dürfen. Die Typologie des Schreiens, die Schädeltheorie des Herrn Schneidowski. Wie viel man doch noch lernen muss. Besonders diese Iris-Diagnostik, das werde ich mir unbedingt merken. Hat man doch immer einen Grund, einer schönen Frau in die Augen zu sehen. In Zeitung gewickelt. Hörspiel von Jochen Hauser, sehr frei nach Anton Tschechow. Dramaturgie Thomas Fritz. Die Personen und ihre Darsteller waren Nikolai, Rolf Hoppe, Djukowski, Simon Rühack, Mascha, Marilu Pohlmann, Dostschenko, Erik Schumann, Jefrem, Günter Tschekel, Dunja, Andrea Solter, Maria Ivanovna, Ursula Sukup, Kolja, Bert Franzke, Olga Petrovna, Franziska Trügner, Klausow, Hans-Joachim Hegewald. Schnitt Steffen Brosig, Ton Holger König. Regieassistenz Walpurgis Brückner Kurt. Regie Klaus Zippel. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks 1994.